immer der pflegt Sozialverkehr, schwört auf Butlerflair, Pack im Frack. Schön feiern, obszön feiern, mit Schink, Eiern und bei Geschmack. Ach, wie lächelt sie, Mrs. Appleby. Leider ist es nie ihr Gebiss. Und doch Claude Duvel macht daraus kein Hehl, ist bisexuell und Narzisst. Wir treiben, vereinleiben, doch nett bleiben, das schärft den Biss. Lady Postlewhite, Gott, wie ist die Fett? Platz aus dem Korsett, schwitzt noch mehr. Lady Leopold hat den Mann versohlt. Schlimmer Trunkenbold. Leidet sehr schick, sein heißt Munich. Sein und auch ich, fein doch so traurig leer. Lady Delaware! Ja, wundervolles Haar! Und der Kasper da ist ihr Mann! Lord und Lady Billy tauschen die Perücke, juckt das gute Stück, kratzt man dann die Beine, abreit, kleine und dann Beine, denn gierig und kalt.